Kundgabe 2342. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.05.1942. Jesu Leiden und Sterben am Kreuz. Sühneopfer. Jesu Leiden und Sterben am Kreuz war das größte Liebesopfer, das je ein Mensch auf der Erde dargebracht hat. Es war kein Sühneopfer eines schuldigen Menschen. Es war keine verdiente Strafe, sondern ein Opfer, das gebracht wurde für die Sündenschuld anderer Menschen aus tiefster Liebe zu diesen. Es war ein freiwilliges Sühneopfer, das die Mitmenschen loskaufen sollte von ihrer wohlverdienten Strafe. Unsäglich qualvoll war der Kreuzestod. Und doch wählte ihn Jesus, weil sein Körper leiden wollte, aus übergroßer Liebe zur Menschheit. Er wollte etwas tun, wozu die Menschen nicht fähig waren. Er wollte Qualen auf sich nehmen, um sie den Mitmenschen zu ersparen. Er wusste, dass der Menschen los nach dem Tode, Leiden und Qualen sind als gerechte Strafe ihres Abfalls von Gott, das heißt, des Gott entgegengesetzten Willens. Und in seiner Liebe wollte er diese Leiden und Qualen verringern, indem er selbst sie sich auferlegen wollte, also er freiwillig Leid trug, auf dass es jene nicht zu tragen brauchten. Und also wählte er den qualvollsten Tod, den Tod am Kreuz, und opferte diese unsäglichen Qualen seinem Vater im Himmel auf. Er brachte ihm das Sühneopfer, indem er litt und starb für die sündige Menschheit. Und es war dieses Opfer Gott wohlgefällig. Denn Jesus war rein und schuldlos. Er war ohne Sünde. Es war nicht die geringste Schuld an ihm. Er aber wählte den Tod, der die schwersten Verbrechen sühnte, der unsagbar qualvoll und entehrend war. Er ließ seinen reinen Leib ans Kreuz schlagen von Menschen, die in ihrem gottfernen Zustand Anhänger des Satans waren. Und es litt auch seine Seele dadurch unvorstellbare Qualen nebst dem Körper. Denn seine reine Seele empfand jede Sündhaftigkeit als Qual. Die Seele, die zur Liebe geworden war, litt unter der Lieblosigkeit. Und sie nahm doch diese Qualen auf sich, um dadurch das Los der Menschen erträglicher zu machen. Es war das Opfer in erbarmender Liebe Gott gebracht und Gott nahm es wohlgefällig an. Es musste der Mensch Jesus sich völlig seiner Liebe zur Welt entäußern, bevor er dieses Opfer bringen konnte. Er musste sich freimachen von jedem Verlangen. Er musste alles hinzugeben bereit sein aus freiem Willen. Dann erst war er zu diesem Opfertode fähig. Seine Liebe war so groß, dass sie nur noch den Mitmenschen galt, nicht aber seinem eigenen Körper. Und weil diese übergroße Liebe ihn bewog, ein solches Opfer zu bringen, nahm Gott es an. Und also erlöste Jesus die Menschheit von dem ewigen Tode durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, das jeden anderen Tod an Schmerzen und Qualen übertraf, weil seine Liebe so groß war, dass er alles zu ertragen bereit war, um der Menschheit willen, die ohne sein Erlösungswerk, ohne dieses Opfer am Kreuz, Ewigkeiten hindurch leiden müsste, wollte sie ihre unfassbar große Sündenschuld selbst büßen. Amen.